Euch ist man nur erwünscht, solange man Geld macht. Geschlossene Gesellschaft. Bei uns riss nur der Tod den Pakt auf. Blood in, blood out, geschlossene Gesellschaft. Bei euch ist man nur erwünscht, solange man Geld macht. Geschlossene Gesellschaft. Bei uns riss nur der Tod den Pakt auf. Blood in, blood out, geschlossene Gesellschaft. Ich könnte gehen, wohin ich will, aber ich bleibe, wo ich war. Wir sind im Café betreten, nur auf eigene Gefahr. Egal wie klein der Kuchen, er ist groß genug, um aufzuteilen. Unter uns, Hunde müssen draußen bleiben. Bei euch ist nur der Kontostand relevant. Ihr gönnt euch gegenseitig nicht die Krümel vom Tellerrand. Promigalas und für jeden abgezählte Bratkartoffeln. Aber machen mir auf großzügige Moralaposteln. Pleitegeier tragen Smoking-Huren, kommen im glitzernden Kleid. Belügt euch, bis ihr nicht mehr wisst, wer ihr seid. Sowas gibt's in meiner Welt nicht. Ich mach dem Mensch nichts vor. Face to face oder mit Handy am Ohr. Was du siehst, ist was du kickst. Ich bin kein Werbegag. Ich behalte diese Attitüde bis ins Sterbebett. Ihr akzeptiert nur einen Kunden als König. Geschlossene Gesellschaft, Zutritt nicht möglich. Bei euch ist man nur erwünscht, solange man Geld macht. Geschlossene Gesellschaft. Bei uns riss nur der Tod den Pakt auf. Blood in, blood out, geschlossene Gesellschaft. Bei euch ist man nur erwünscht, solange man Geld macht. Geschlossene Gesellschaft. Bei uns riss nur der Tod den Pakt auf. Blood in, blood out, geschlossene Gesellschaft. Ich könnte gehen, wohin ich will, aber ich bleibe, wo ich war. Es tut mir leid, Herr Kommissar, ich gebe keinen Kommentar. Bertelsmann, Axel Springer, Tagesschau, NTV. Die sind die Kriminellen, doch drücken uns den Stempel auf. Die wollen uns nicht in ihren Restaurants. Die wollen keine Kanacken mit Investmentfonds. Und wir wollen keine Heuchler in unserem Kreis. Denn dann gibt's auch keinen Streit, wenn der Umsatz steigt. Rede keinen Scheiß, wenn du nichts von uns weißt. Was mit dem Typ für die geschieht, hat die Geschichte gezeigt. Wir sind keine Mafia, das Finanzamt ist die schlimmste Gang. Die stalken dich sogar auf Instagram. Wir sind auf ihren Maskenball nicht eingeladen. Geschlossen wie das KDB an Feiertagen. Ich hoffe, ihr schämt euch, wenn ihr in den Spiegel schaut. Denn immer, wenn das Geld an eure Tür klopft, schließt ihr auf. Bei euch ist man nur erwünscht, solange man Geld macht. Geschlossene Gesellschaft. Bei uns riss nur der Tod den Pakt auf. Blood in, blood out, geschlossene Gesellschaft. Bei euch ist man nur erwünscht, solange man Geld macht. Geschlossene Gesellschaft. Bei uns riss nur der Tod den Pakt auf. Blood in, blood out, geschlossene Gesellschaft.